Okay, ja, dann würde ich halt heute den zweiten Teil meines Vortrags machen zur Situationistischen Internationale. Also erstmal, mir hat gestern die Diskussion eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ich fand, die ist genau an den Punkten entfacht, die ich da auch als wichtig erachte. Ja, also heute der Vortrag, der wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Dabei wird das wahrscheinlich aber inhaltlich mehr Dichte haben. Zu einem Unglück muss ich heute sagen, dass ich so gut wie gar keine Bilder habe. Gestern hatte ich immerhin noch ein paar, aber das ist hier jetzt alles eine Präsentation, ist halt wie gesagt ein bisschen kaputt gegangen. Ich würde dann halt trotzdem auch nochmal dieses Buch umgeben, wo einige Bilder vielleicht zu sehen sind. Die Gliederung, also es geht halt erstens um die Geschichte und Hauptintention der Situationistischen Internationale. Dann will ich halt so die Hauptpunkte ihrer kritischen Theorie vorstellen, also Fetischkritik und Spektakelkritik. Ich glaube, das wird so ein bisschen der schwierigste Teil, weil das am dichtesten ist und wo am meisten zusammenkommt. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie verständlich darstellen kann. Und ich würde halt auch trotz allem sagen, wenn es geht, dann würde ich das halt gerne durchziehen und dann am Ende vielleicht drüber diskutieren und grundlegende Fragen nochmal klären. Genau, dann geht es um die Kritik des alltäglichen Lebens. Dann geht es halt um die Hauptmethode der Situationisten, um die Konstruktion von Situationen. Und dann würde ich halt am Ende nochmal selber sagen, was ich halt kritisch an der Situationistischen Internationale sehen würde. Genau, ich habe am Anfang nochmal zusammengefasst, was die Bewegungen ausmachen, die ich gestern vorgestellt habe, also diese Vorgängerbewegung. Also alle drei Gruppen, Cobra, Baus, Imaginiste und die Lettristische Internationale, die haben sich vom Dadaismus und vom Surrealismus abgesetzt, also sie haben sie abgelehnt, aber trotzdem haben sie sich halt gleichzeitig kritisch in deren Tradition eingeordnet. Es gibt bei diesen drei Bewegungen eine Kritik an der Kunst als eine abgetrennte Sphäre und sie meinen, Kunst ist halt nicht fähig, ins Leben reinzugehen und das Leben zu verändern. Die Antwort darauf ist dann halt, dass sie die Kunst aufheben wollen, also die Aufhebung der Kunst in einer lebenswerten Lebenspraxis. Dann hatten alle drei den städtischen Raum als wichtigstes Forschungs- und Experimentierfeld. Und überall ist halt schon die Situation irgendwie aufgetaucht, also in der Konstruktion von Situationen und in der Erforschung von Situationen haben sie halt eine Spannung gesehen. Ja, das sind halt dann die gemeinsamen Themen, die diese Strömung zusammengeführt hat. Und dann haben sie 1957 die Situationistische Internationale gegründet. Ich würde auch nochmal kurz die wichtigsten Vertreter der SI nennen. Also die heißen Romney, Astor Jorn, Constant, Raoul Wenningen, Michel Bernstein und Guy Debord. Also Guy Debord als so der Hauptvertreter, der, glaube ich, auch als bekanntester dann hervorgegangen ist. Und es ist eine Mischung von Künstlern und Revolutionären. Das ist eine Zusammensetzung, die sehr viel Spannung inne gehabt hat. Und diese Spannung, die hat auch die Situationistische Internationale am Ende gespalten und es hat zu vielen Austritten und Ausschlüssen geführt. Ja, also sie fanden halt in einem Zeitpunkt zusammen, in dem in Europa so der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg im vollen Gange war. Also der demokratische Kapitalismus hat sich restauriert. Und auf so fordistischer Grundlage, also wie man, also im Rückblick nennt man diese Epoche Fordismus, auf dieser fordistischen Grundlage wurde halt im noch nie gekannten Maße produziert und konsumiert. Außerdem stand auch die Blockkonfrontation schon an, also die hat sich angekündigt. Und die Hauptintention der Situationistischen Internationale waren also zu dieser Zeit, die voneinander getrennten Sphären Kunst und Politik zu überwinden. Also sie hatten festgestellt, die stehen sich als unvereinbar gegenüber. Und haben erkannt, dass es irgendwie verkehrt und wollten die halt miteinander auflösen. Sie wollten die Totalität des entfremdeten kapitalistischen Alltagslebens bekämpfen und haben das in verschiedenen Formen getan. Also sie haben Pamphlete verfasst, haben verschiedene Mittel ausprobiert, bis hin zu Comics. Also der Comic war ein ganz wichtiges künstlerisches Mittel von den Situationistischen von der Situationistischen Internationale. Ich habe eben die Konfrontation genannt. Und sie waren halt eine der wenigen linken Strömungen, die halt in der Sowjetunion keine Alternative gesehen haben und die Sowjetunion des Staatskapitalismus abgelehnt hatten und wollten deswegen dann halt auf die Suche nach neuen Möglichkeiten einer Revolution gehen. Dabei haben sie sich auch ganz bewusst von klassischen und alten linken Bewegungen abgelehnt und haben diese teilweise in heftigen Polemiken auch kritisiert. Ja, also sie haben nach den Bedingungen einer, nach neuen Bedingungen für eine Revolution gesucht. Und das wird auch in einem der berühmtesten Zitate von den Situationisten deutlich. Also, die Revolution ist aufs Neue zu erfinden. Das war so das situationistische Zitat, würde ich sagen. Und sie haben sich weniger als Avantgarde verstanden, sondern haben sich eher als verlorener Haufen bezeichnet. Also das ist auch ein Begriff, der wie Avantgarde aus der Militärsprache kommt. Also der verlorene Haufen ist so, ist halt so ein Trupp, der den Kontakt zum Hauptheer verloren hat und das Heer ist halt nicht mehr in Sicht. Und ich finde halt, also ich habe gestern schon gesagt, dass ich auch sehr viel auf von dem Autorenkollektiv Biene Baumeister Zvi Negator eingehen werde. Die haben dieses Buch geschrieben, Einführung in die situationistische Revolutionstheorie. Das ist so zur Einführung, finde ich, ganz gut. Eines der aktuellsten Bücher dazu. Sie haben also geschrieben, haben so die Fragen halt zusammengefasst, die sich die Situationisten gestellt haben. Also wie lösen wir das Verhältnis von ästhetischer und gesamtrevolutionärer Praxis? Wie also betreiben wir die Kritik der Trennungen von Kunst, Kultur, Politik und Ökonomie? Wie gehen wir die Vermittlung von revolutionärer Theorie und Praxis an? Was folgt aus der Kritik kopfloser, blinder, routinemäßiger oder aktionistischer Pseudopraxis und komplativer, doktrinärer oder akademischer Theorie? Also es war halt deutlich, sie haben so einen Aktionismus in der Linken abgelehnt, die halt irgendwie blind nur handeln wollen, haben aber gleichzeitig halt gesehen, es gibt irgendwie so Theoriemacher, die beschränken sich auf die Theorie und gehen halt auch nicht ins Leben rein. Ja, bei der Frage, wie behandeln wir die Organisationsfrage? Was lernen wir daraus, dass der voluntaristische Spontanismus, der Verzicht auf die revolutionäre Organisation schlechthin, wie auch alle hierarchischen Organisationsformen, welche die Entfremdung in entfremdeten Formen bekämpfen wollen, schließlich immer zur Kontrarevolution bzw. zum Scheitern geführt haben? Also, ja, sie haben halt eine hierarchische Organisation abgelehnt und haben halt gesehen, dass viele Linke halt den Fehler gemacht haben, in verkehrten Formen halt das Verkehrte zu bekämpfen. Ja, demzufolge haben sie dann auch Parteien und Gewerkschaften abgelehnt und haben sich um eine ständige Selbstkritik bemüht. Der Güde Bohr, der teilt im Rückblick die Geschichte der SI in zwei Teile ein. Also im ersten Teil ging es darum, irgendwie so Handlungsmöglichkeiten auszuloten, die künstlerischen Mittel zu erforschen, die ihnen zur Verfügung stehen und mit diesen Mitteln halt zu experimentieren. Und ja, in dieser ersten Zeit bestand halt die SI auch zu einem sehr großen Teil aus Künstlern. Ja, die Methode, die die Situationisten so für sich entdeckt haben, das war das Détournement, also auf Französisch die Zweckentfremdung. Mit dieser Zweckentfremdung sollten halt Teile aus bestehenden Werken rausgelöst werden und in einen neuen Zusammenhang gebracht werden. Also haben sie Bildteile genommen oder halt Tonaufnahmen oder Zitate halt auseinandergenommen, in neuen Zusammenhänge zusammengesetzt. Wollten damit halt also so einen Moment der Verwirrung schaffen. Und halt eine Möglichkeit, um halt nach den Bedingungen so einer neuen Revolution zu suchen oder überhaupt nach einem gangbaren Weg. Eine andere wichtige Methode war das Deriv, das hatte ich gestern auch schon mal angesprochen, also das Umherschweifen. Also bei diesem Umherschweifen sollte halt die Lebensumgebung, vor allem die Stadt, erforscht werden. Und währenddessen sollten halt neue, unbekannte Situationen konstruiert werden, die halt in einem Spannungsverhältnis stehen. Und ja, wollten da halt irgendwie, haben halt gesehen, da lassen sich irgendwie neue Möglichkeiten erahnen oder sie wollten halt in diesem Spannungsverhältnis halt so einen Blick über den Tellerrand finden. Ja, dann halt die Konstruktion von Situationen, das war halt so die Methode, die dem Situationisten den Namen gegeben hat und wo sie sich am meisten davon erhofft haben. In der Konstruktion von Situationen sollten Bedürfnisse erforscht werden und es sollte halt irgendwie ein Einblick in tiefer liegende Zusammenhänge ermöglicht werden. Dazu und wie das funktionieren soll, werde ich später nochmal ausführlicher was erzählen. Dann gab es halt diese zweite Phase, in der haben sie die meisten Künstlerinnen ausgeschlossen. Es ging mehr um eine theoretische Diskussion. Ja, sie wollten sich halt mit Überlegungen, also sehr überlegt halt an erscheinende und vorhandene Bewegungen richten, wollten halt sozusagen die Spannung zwischen Theorie und Praxis zum Krachen bringen. Ja, und es ist also ab dieser zweiten Phase ist halt irgendwie in Sicht, dass sie sich irgendwann auflösen wollen. Also sie wollten halt diese situationistischen Aktivitäten verselbstständigt sehen mit dem Ziel, dass so eine Organisation wie die SI halt nicht mehr notwendig ist, sondern dass halt die situationistische Praxis überall ist. Also wollten halt, haben sozusagen einen Sprengsatz zünden, ja, mit dem Ziel, dass es halt irgendwann eine Revolution gibt. Am meisten Aufmerksamkeit haben sie erregt, als sie 1968, bei dem Mai 1968 in Frankreich so Impulsgeber waren, also als es da die riesigen Aufstände gab. Also sie sind, haben sich zuerst halt an den Protesten in der Universität in Nanterre beteiligt und von da aus ist dann eine Revolte ausgegangen. Und in diesem Verlauf, also das ist auch, glaube ich, das Besondere, haben sich die Studenten halt gegen das Studentsein selber aufgelehnt. Also sie haben die Universität hinterfragt als eine Institution, die sie ablehnen. Und es sollte halt einen Umsturz geben der gesamten Gesellschaft. Und aus dieser Revolte wurde dann halt ein Generalstreik. Also innerhalb von wenigen Wochen wurde da ganz Frankreich lahmgelegt. Ich habe hier jetzt nochmal ein Zitat aus einem... Ja, hier hätte ich jetzt ein Flugblatt gezeigt davon. Auf dem Flugblatt steht: In Nanterre, wie anderswo, gibt es keinen Zufall mehr. Aus der Wahrscheinlichkeit entsteht die Komplizenschaft und aus dem glücklichen Zufall die Begegnung. Dann nehmen Glück und Unglück Formen an. Die Ideen verbessern sich, die Bedeutung der Worte nimmt daran teil. Alles, was diskutierbar ist, muss diskutiert werden. Das Blau wird so lange grau bleiben, wie es nicht wieder neu erfunden worden ist. Weiter sagen, Genossen, es ist an euch zu spielen. Ja, also was da, glaube ich, deutlich wird, ist, sie hatten eine sehr leidenschaftliche Sprache. Leidenschaft war auch ein sehr wichtiges Stichwort. Und es ging um Spielerei, also das Motiv des Spielens hatten sie halt auch von den Vorgängerbewegungen übernommen. Ja, aus dieser Revolte ist dann keine Revolution geworden. Also die Arbeit wurde wieder aufgenommen. Da haben die Situationisten gesehen, also es gibt Gewerkschaften, die halt sich darum bemühen, dass es halt irgendwie Verbesserungen gibt für die Arbeiter und damit halt auf eine Revolution verzichten. Später haben sie halt nochmal versucht, Impulse für so eine Revolution zu geben. Das war dann in Italien. Und als das dann gescheitert ist, haben sie sich am Ende selber aufgelöst. Ja, und diese Selbstauflösung, die geschah auch aus der Intention heraus, einer Mystifizierung der SI entgegenzuwirken. Also die waren zu diesem Zeitpunkt total bekannt geworden und hatten ganz viele Fans. Und ja, diesem Fan-Sein standen sie sehr ablehnend gegenüber. Ja, und letztendlich halt, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, wollten sie halt diese Organisationsform auflösen, halt damit halt die situationistische revolutionäre Praxis überall auf der Welt sich verselbstständigen sollte. Der Guy Debord ist dann halt bis in die 90er Jahre als Theoretiker aktiv geblieben und hat sich dann selber umgebracht. Gut, dann würde ich jetzt zur Fetischkritik und zur Spektakelkritik kommen. Also das war eines der zentralen Begriffe bei den Situationisten, das war das Spektakel. Das Hauptwerk so der Situationisten, könnte man sagen, ist das Buch Die Gesellschaft des Spektakels. Das hat der Guy Debord geschrieben, das ist so das zentrale theoretische Werk der Situationisten, worin sie halt den Kapitalismus in seiner damals halt fortgeschrittensten Form kritisieren. Der Kern der Spektakeltheorie ist die Kritik der Fetischform, also von Karl Marx. Und auf diese Fetischkritik will ich halt kurz näher eingehen. Also mit dem Begriff des Fetisch, da bedient sich der Karl Marx aus dem Bereich der Religion. Also ein Fetisch ist ein Ding, dem mystische Eigenschaften zugesprochen werden. Also da gibt es dieses berühmte Beispiel, der Holzstock, wo halt die Leute rumtanzen und dem Holzstock halt irgendwie so eine magische Macht zusprechen. Das ist dann so, dass der angebetete Fetisch das Verhalten von einer Gruppe oder sogar von der Gesellschaft bestimmt. Eben weil sich halt die Mitglieder dieser Gruppe oder dieser Gesellschaft einbilden, dass dieser Gegenstand halt eine Macht auf sie hätte und demnach handeln sie dann auch so. Und dieses Verhalten, das trifft, so sagt Marx halt, für alle bisherigen Gesellschaftsformen zu. Und tatsächlich könnte man ja sagen, dass bis jetzt in der Geschichte sich alle Gesellschaftsformen auf was Übersinnliches bezogen haben, also ob es ein Gott oder die Kirche sei, wodurch dann halt am Ende die Gesellschaftlichkeit bestimmt wird. Er sagt halt, die Gesellschaft ist bisher immer durch was Übersinnliches legitimiert und nicht durch die bewussten Entscheidungen und Handlungen der Gesellschaftsmitglieder. Und im Kapitalismus, sagt er jetzt, wird halt diese Fetischform auf eine höhere Stufe gehoben, was eine Überwindung dieser fetischistischen Verhältnisse nochmal schwerer macht und zusätzlich halt erschwert. Ja, in einer kapitalistischen Gesellschaft, so die marxische Analyse, sind die Menschen voneinander getrennt. Also in dem Zusammenhang spricht er von einer Atomisierung der Subjekte. Also die Gesellschaft setzt sich also von voneinander getrennten Privateinheiten zusammen oder Privatproduzenten, wie er dann später sagt, um halt als getrennte Subjekte halt in Beziehung zueinander zu treten, muss eine Vermittlung stattfinden und die findet halt im Kapitalismus in Form von Tausch statt. Also die Menschen sind Produzenten von Waren, die auf einem Markt getauscht werden und um diesen Tausch möglich zu machen, werden halt die Produkte auf dem Markt als Werte gleichgesetzt, was halt bedeutet, dass sie miteinander verglichen werden und dass von ihren Besonderheiten abgesehen wird. Also derjenige, der die Ware dann am Ende benutzt, für den ist der spezielle Charakter dieses Dings dann zwar immer noch gegeben und von Bedeutung, aber auf dem Markt, der halt dann halt das Moment ist, dass die Gesellschaft konstituiert, auf dem Markt wird halt von den Besonderheiten abgesehen. Marx sagt weiter, er fragt halt, worin besteht jetzt der Wert, den die Waren haben. Und er sagt halt, es ergibt sich aus der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit, die für die Herstellung so einer Ware benutzt wird, also was die Zeit, die durchschnittlich notwendig ist, um zum Beispiel einen Stuhl herzustellen, das ist dann der Wert oder wie viel es dann am Ende auch kostet. Und jetzt bringt halt Marx den Begriff des Warenfetisch. Und dieser Warenfetisch beschreibt halt, das Unvermögen der Menschen, dass die Welt am Ende doch von menschengemachten Dingen reguliert wird. Aber den Menschen erscheinen halt die Waren, als hätten sie von Natur aus diesen Wert. Also der wirkliche Prozess und die sozialen Zusammenhänge, die jetzt zum Wert dieses Stuhles geführt haben, die können wir als Mitglieder dieser Gesellschaft nicht erkennen. Und wir können halt gar nicht richtig durchschauen, was jetzt am Ende dazu geführt hat, dass dieser Stuhl halt so und so viel Euro kostet. Ja, jetzt bekommt halt der Markt, auf dem die Vermittlung von Gesellschaftlichkeit stattfindet, eine Macht. Und diese Macht, die bestimmt halt wiederum das Handeln der Subjekte. Also sie müssen sich nach den Spielregeln des Marktes richten. Der Tausch wird zum Selbstzweck und es ist halt die Akkumulation von Kapital das Ziel und nicht die Befriedigung der Bedürfnisse. Also um die Befriedigung der Bedürfnisse geht es nur an zweiter Stelle und der Hauptzweck ist halt, dass immer mehr und immer mehr halt verwertet wird. Ja, in diesem Zusammenhang spricht der Marx von einer Subjekt-Objekt-Verkehrung. Also es konstituiert sich eine Objektivität, die selbst von den Subjekten gemacht ist. Und Marx sagt halt, solange sich die Menschen über den Austausch beziehen, existiert der Wert als eine gesellschaftliche Objektivität, aus der eine Macht entsteht, die halt wiederum das Handeln der Subjekte bestimmt. Also ich würde das nochmal heruntergebrochen versuchen zu beschreiben. Also der Markt als Form der gesellschaftlichen Vermittlung wird halt nicht von den Menschen bestimmt, sondern der Markt bestimmt halt das Menschen, also das Handeln der Menschen. Also das wäre so die zentrale Aussage davon. Also dass wir nicht den Markt bestimmen, wie der so abläuft, sondern dass der Markt halt eine verselbstständigte Macht ist, die uns in so Sachzwänge halt reingibt. Ja, es entsteht also eine unbewusste Gesellschaftlichkeit, die die Menschen nicht mehr hinterfragen können. Also sie können immer nach dem Wie fragen, wie machen wir, wie verwerten wir uns auf dem Arbeitsmarkt oder so, aber sie können niemals nach dem Warum fragen und können niemals erkennen, dass das auch ein Verhältnis ist, dass man auch zerstören könnte oder dass man abschaffen könnte. Die Gesetze des Marktes erscheinen halt als naturgegeben, die Gesellschaftlichkeit erscheint also als eine zweite Natur, so wie Marx es nennt, und diese zweite Natur kann also nicht hinterfragt werden. Und diese gesellschaftlichen Verhältnisse, also das, was auf dem Markt passiert, die sind so bestimmt für uns, dass sie halt jeder Erkenntnis vorgelagert sind, also und können niemals halt selbst zum Gegenstand der Verhandlung werden. Ja, und jetzt, also Marx erklärt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse bisher immer fetischistisch gewesen sind und sagt, dass es im Kapitalismus nochmal eine Zuspitzung dieses Fetischismus gegeben hat. Und an der Stelle kommt jetzt der Guy Debord ins Spiel und sagt halt zu seiner Zeit, dass innerhalb des Kapitalismus nochmal eine weitere Zuspitzung stattgefunden hat. Und das ist eine Zuspitzung, die er als spektakulär beschreibt. Also das Spektakel ist also eine erweiterte Form des Fetischismus. Und diese erweiterte Form will ich halt auch jetzt nochmal kurz darstellen. Also, der Guido Bohr analysiert halt, dass mit der zweiten industriellen Revolution sich die Warenförmigkeit der Gesellschaft vervollkommnet hat, also dass sie vollkommen davon besetzt ist. Und er sagt halt, das bestimmt halt jetzt jeden Bereich des Lebens. Was noch als neu hinzugekommen ist, dass es halt zur Pflicht zur Produktion jetzt auch die Pflicht zum Konsum gibt. Und er konstatiert es halt als ewigen Kreislauf, in dem die Subjekte halt getrennt voneinander produzieren und konsumieren. Und damit halt diesen Kreislauf, das habe ich gestern auch schon mal angesprochen, halt, also diesen Kreislauf zwischen Produktion und Konsum, dass der halt immer am Laufen gehalten wird. Und diesen Kreislauf, sagt der de Boer, findet eine Rückwirkung dieses unbewussten Verhältnisses statt, eben auf das Bewusstsein der Menschen. Das bedeutet jetzt, sagt der de Boer, dass halt die Bedürfnisse und Wünsche, die wir als Menschen haben, dass auch die vom Geschehen auf dem Markt geformt werden. Und Bedürfnisse, die irgendwie darüber hinausgehen, aber möglicherweise auch im Widerspruch halt zu dem Kapitalismus stehen, die werden, so sagt er, halt ins Unbewusste verdrängt und meint halt, dass sie sich dort aufstauen. Dann konstatiert er, dass in der Konkurrenz auf dem Markt, dass es eine Hierarchie von Sinnen gibt. Und er sagt, das Sehen wird auf dem Markt halt zum wichtigsten Sinn. Also er sagt, die Waren müssen dargestellt und angepriesen werden und diejenige Ware, die sich halt im besten Bild darstellt, die wird schließlich gekauft. Er sagt also, in Bildern müssen die Waren miteinander konkurrieren. Und wenn jetzt, also davon geht er aus, wenn jetzt halt die gesellschaftliche Vermittlung in Form von Bildern vorangetrieben wird, dann meint er, werden halt die Menschen zu bloßen passiven Zuschauern und zu bloßen Betrachtern von Bildern. Also der Warenfetisch, den Marx beschreibt, der zwingt die Menschen halt in der spektakulären Gesellschaft zur bloßen Passivität. Es wird nicht gelebt, sondern die Menschen werden zu Betrachtern dessen, was ist. Und anstelle des Lebens tritt halt das Überleben. Und etwas zu konsumieren wird halt zum Ersatz dafür, selbst irgendwie irgendwas zu gestalten. Ja, jetzt diese Rolle des puren Betrachtens. So sagt ihr, boah, die wirkt wieder auf das zurück, was betrachtet werden will, also auf die Wünsche nach dem, was man betrachten will. Und er meint, dadurch entsteht halt so eine ästhetische Armut und er meint halt, die Selbstzweckhaftigkeit der kapitalistischen Gesellschaft ist damit halt zur absoluten Totalität geworden. Ja, also ich hoffe, dass ich das damit irgendwie verständlich dargestellt habe, was der de Boer mit dem Spektakel meint, also eine Zuspitzung dieser unbewussten Gesellschaftlichkeit, die halt in einem Kreislauf aufeinander zurückwirkt und halt vor allem die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen bestimmt und dass es dann halt Wünsche nach Bildhaftigkeit, nach Wahnsinnigkeit sind. Gut, also das wäre jetzt, war jetzt glaube ich der schwierigste Teil, es geht jetzt glaube ich ein bisschen anschaulicher weiter und zwar mit der Kritik des Alltagslebens. Also ja, das Alltagsleben, das war so eines der wichtigsten Betrachtungsfelder der Situationisten. Dahingehend waren sie halt sehr beeinflusst von dem Henri Lefebvre. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Kritik des Alltagslebens. Und der Georges Lukács, als marxistischer Theoretiker, der halt auch vorher schon halt die Sphäre des Alltags als wichtigstes Kampffeld so aufgeführt hat. Also nach der Beschreibung von den Situationisten ist der Alltag halt eine Sphäre, die von ständiger Wiederholung und von Monotonie und von Brutalität bestimmt ist. Also sie beschreiben da so einen wiederkehrenden Rhythmus des Alltags, so den Takt der Produktion und Reproduktion und die Füllung und die freie Zeit wird halt mit Stumpfsinn ausgefüllt. Und diesen Stumpfsinn, den belegen die Situationisten halt mit dem Wort Langeweile. Das ist für die ein ganz wichtiges Wort. Und diese Langeweile, sagen sie, die ist immer konterrevolutionär. Wie eine Baumeister jetzt wie Negator, dieses Autorenkollektiv, die schreiben zu dem Alltag. Es ist der Bereich, in dem das Individuum als ein seiner Gesellschaftlichkeit weitgehend beraubtes erscheint. Also sie übersetzen halt Französisch vie privée, das Privatleben. Also gibt es zwei Übersetzungen, einmal das Privatleben, auf der anderen Seite das beraubte Leben. Und sie schreiben weiter, das Individuum erscheint auf bloßes Familienleben, Weekend, Urlaub, Freizeit und so weiter, reduziertes Einzelwesen, das sich letztlich um fremdbestimmte Arbeit dreht. Ja, im Alltag werden halt die Menschen zu diesen passiven Betrachtern des Geschehens und ja, so in so fast so religionsartigen Riten gehen sie halt dem nach, was Gewohnheit ist. Aber gleichzeitig sehen halt die Situationisten gerade im Alltagsleben eine Chance auf ein revolutionäres Begehren. Denn gerade im Alltag, sagen sie, können den Menschen halt die Zustände als verkehrt erscheinen. Also sei es halt irgendwie durch Depression oder halt so durch so Sprichwörter, so übliche Klagen wie ach, die Monotonie des Alltags oder so Feststellungen wie, naja, das kann ja nicht alles sein, was ich hier so erlebe. Im Alltag, sagen sie, können die Bedürfnisse über den kapitalistischen Selbstzweck hinausgehen. Und diese Bedürfnisse, also diese Wünsche halt nach dem, was darüber hinausgeht, die können halt im Alltag wieder aufflackern. Außerdem sehen halt die Situationisten eine Chance darin, die Gesten des Alltagslebens, in dem sich alle voneinander getrennten, nee, also sie meinen halt im Alltagsleben, kreuzen sich alle voneinander getrennten Sphären, also das, was ich vorhin gesagt habe, also Politik, Ökonomie, Kunst, Freizeit, sagen im Alltag kreuzen sich diese Sphären halt notwendig. Und sie meinen halt, wenn sie die Gesten der Menschen im Alltag betrachten, dann können sie darüber halt ganz viel über die Gesellschaft oder über die Gesellschaft als Ganzes halt erfahren. Aber dieser Begriff Langeweile, der ist auch ein zwiespältiger und da sind sie halt ganz deutlich von den Surrealisten beeinflusst. Bei den Surrealisten war die Langeweile halt eher positiv besetzt. Also ja, die Situationisten haben ja auch ganz sehr propagiert, so Nichtstun und so eine Faulenzerei, die sich halt irgendwie einer gesellschaftlichen Verantwortung oder gesellschaftlichen Zwängen entziehen wollten. Ja, und so Zeit halt nutzlos und nicht verwertbar verstreichen zu lassen, das hat auch den Situationisten gefallen. Ich hätte hier jetzt Graffiti gezeigt, wo das auch nochmal angesprochen wird, habe das Bild leider nicht da. Ja, in so rebellischen und destruktiven Gesten und Ausbruchsversuchen im Alltag sahen sie halt ihren Anknüpfungspunkt und sind darüber halt dann zur Konstruktion von Situationen gekommen. Das wäre jetzt der vierte Punkt. Also, damit, dass sie halt so den Alltag analysiert haben und erforscht haben, war irgendwie klar, dass die Hauptaktivität der Situationisten im Alltag stattfinden muss. Also, aber in dem Sinne, in dem der Alltag halt nicht irgendwie bloß betrachtet wird oder studiert wird halt, sondern im Sinne, der den Alltag verändert. Nee, das ist das falsche Zitat. Ich muss nochmal nach dem Zitat suchen. Okay, ich würde das Zitat einfach so vorlesen. Also der Guy Debord schreibt: Das alltägliche Leben zu studieren wäre ein vollkommen lächerliches Unternehmen. Es wäre vor allem dazu verurteilt, nichts von seinem Thema zu verstehen. Hätte man nicht ausdrücklich vor, dieses alltägliche Leben mit dem Ziel zu studieren, es zu verändern? Also damit haben sie sich halt auch ganz deutlich in Opposition zur herkömmlichen Wissenschaft gesehen, die halt die Welt immer nur beschrieben hat. Sie wollten halt mit ihrer kritischen Wissenschaft halt die Welt verändern. Ja, also die Konstruktion von Situationen ist jetzt halt die Methode, die den Situationisten ihren Namen gegeben hat. Und die Konstruktion muss halt im Alltag stattfinden und nicht in der Kunst. Also die Kunst halt als die abgetrennte Sphäre, die mit dem alltäglichen Leben am wenigsten zu tun hat. Und an dieser Stelle wird auch nochmal der Unterschied zu den Dadaisten und zu den Surrealisten deutlich, was ich halt gestern auch schon versucht habe, so ein bisschen rauszuarbeiten. Also der Guy Debord schreibt in seinem Buch Die Gesellschaft des Spektakels: Der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen. Und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Teile ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. Ich habe hier Teile vergessen. Genau. Also, sie haben halt gesagt, wir müssen die Kunst sowohl wegschaffen als auch verwirklichen. Also, das bringen die dann halt in so ein dialektisches Verhältnis zueinander und sagen halt, das ist halt die Aufhebung der Kunst. Und das war ja auch gestern schon ein zentrales Motiv. Ja, die Kunst sollte halt aufgehoben werden und das sahen die Situationisten halt nur im Alltag möglich. Und ich würde es halt mal beschreiben, was so eine Konstruktion einer Situation ist. Aber vorher müsste ich auch sagen, dass es ziemlich schwer ist, das zu beschreiben, weil sich die Situationisten halt auch selber ziemlich nicht ganz einig darüber waren, was jetzt eine Situation eigentlich wirklich ist. Also die haben in ihrer Zeitschrift, in ihrem Organ, das sie da rausgegeben haben, halt immer wieder darüber diskutiert, was ist jetzt eigentlich eine Situation. in der ersten Ausgabe halt dieses Organs heißt es, die Probleme der kulturellen Schöpfung können nur noch in Verbindung mit einem neuen Vorstoß der Weltrevolution gelöst werden. Das Ziel einer revolutionären Aktion auf dem Gebiet der Kultur kann es nicht sein, das Leben wiederzugeben und zu erklären, sondern es zu erweitern. Also hier wird halt auch wieder halt dieses die Position, also die Opposition zur herkömmlichen Wissenschaft deutlich, die ja immer alles beschreibt, aber es hat nicht verändert, und sie wollen halt das Leben nicht wiedergeben oder erklären, sondern sie wollen es erweitern. Ein zweites Zitat ist: Unser Hauptgedanke ist der einer Konstruktion von Situation, das heißt der konkreten Konstruktion kurzfristiger Lebensumgebung und ihrer Umgestaltung in einer höhere Qualität der Leidenschaft. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, Leidenschaft als ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, ein weiteres Zitat würde ich bringen von dem Asger Jorn, der schreibt: Situation und Geschwindigkeit sind zwei einander entgegengesetzte Aspekte. Um den situationistischen Aspekt zu bewahren, muss man Geschwindigkeit brechen. Wir haben gesehen, dass das genau die vitale Aktion ist. Etwas in eine Situation versetzen bedeutet, an einer Bewegung teilnehmen, indem man sich ihr widersetzt, indem man Widerstände einführt, die Abweichungen und Veränderungen in der Bewegung erzeugen, die sie aufwühlen oder überstürzen, die sie in Geschehen umwandeln. Die Bewegung ohne Bruch ist automatisch und existiert nicht. Also was der Asger Jorn hier mit Bewegung meint, ist, also da könnte man zwei Sachen sagen. Auf der einen Seite irgendwie Bewegungen im Alltag oder wie sich halt Menschen zum Beispiel in der Stadt bewegen, oder halt auf der anderen Seite Bewegungen, die es halt tatsächlich gibt, also Bewegungen, die irgendwie vorhaben, die bestehenden Verhältnisse irgendwie abzuschaffen. Und da wird halt ganz deutlich die Beziehung, zu der sie sich halt zur vorhandenen Bewegung halt sehen, also dass sie da halt irgendwie einen Widerstand reinbringen müssen, dass sie diese Bewegung kritisieren müssen, dass sie sich halt überstürzen, dass sie sich im Geschehen umwandeln. Ja, außerdem wird halt eine Spannung deutlich zwischen den getrennten Sphären Theorie und Praxis. Uns wird deutlich, ja, halt wie gesagt, dass die Situationisten sich halt selbst die Aufgabe gegeben haben, wie in Bezug zur anderen Bewegung vorzugehen sei. Ich bringe jetzt relativ viele Zitate, aber das finde ich halt relativ wichtig, um halt irgendwie da ranzukommen, was jetzt eine konstruierte Situation ist. Der Guy Debord, der schreibt hier fast wie eine Anleitung, jetzt wird es auch ein bisschen anschaulicher: Vorbereitung und Ablauf der konstruierten Situation geschehen zwangsläufig kollektiv. Es sieht jedoch wenigstens für die Periode der Anfangsversuche so aus, als ob ein Individuum eine gewisse Vorrangstellung bei einer bestimmten Situation hat, sozusagen deren Regisseur sein wird. Von einem durch eine Forschungsgruppe ausgearbeiteten Situationsprojekt ausgehend, das zum Beispiel die aufregende Zusammenkunft einiger Personen für einen Abend kombinieren würde, müsste man vermutlich unterscheiden zwischen erstens dem Direktor bzw. Regisseur, der damit beauftragt wäre, die der Konstruktion der Szenerie vorhergehenden Elemente zu koordinieren und auch gewisse Eingriffe in die Ereignisse hätte. Zweitens direkten, die Situation erlebenden Mitwirkenden, und drittens einigen passiven, der Konstruktionsarbeit fremden Zuschauern, die man zur Handlung, in Klammern Action, nötigen sollte. Also ich finde, an dem Zitat ist auch ganz deutlich halt die Entwicklung zu sehen, die halt der Debord gemacht hat. Also wir hatten gestern über seinen Film gesprochen, Geheul für Saad, also wo halt das Geschehen von der Leinwand in den Zuschauerraum verlagern wollte und dann auf einmal nicht mehr das Geschehen nur auf der Leinwand ist, sondern irgendwie was im Zuschauerraum stattfindet und wo die Leute halt irgendwie gezwungen werden zu handeln, weil das der Film nicht mehr für sie macht. Und inzwischen haben seine Aktivitäten halt den Kinoraum selber verlassen und die Konstruktion von Situationen soll halt im Alltag stattfinden. Im Alltag sollen halt die Zuschauer in eine Situation geraten, in der sie halt zum Handeln benötigt werden. Dann waren halt, wie gesagt, auch Situationisten an so konstruierten Situationen beteiligt und die wollten halt damit dieses Phänomen der Situation erforschen und damit experimentieren, wollten halt ihre Methode weiterentwickeln und auch halt ihre eigenen Bedürfnisse erforschen. Und ich will jetzt noch ein letztes Zitat bringen, das nochmal ein bisschen zurückgreift, und zwar auf die Lettristische Internationale, wo auch so eine Konstruktion einer Situation oder wo es eine Anleitung gibt. Das haben die in ihrem Potluck, dieses Informationsbulletin, das die immer rausgegeben haben, da steht: wählen Sie gemäß dem verfolgten Ziel eine mehr oder minder stark bevölkerte Gegend, eine Stadt, eine mehr oder minder belegte Straße aus. Bauen Sie ein Haus, möblieren Sie es und ziehen Sie den besten Nutzen aus Einrichtungen und Umgebung. Suchen Sie sich eine Jahreszeit und eine Stunde aus und bringen Sie dann die geeignetsten Personen sowie die passenden Schallplatten und Alkoholika zusammen. Beleuchtung und Konversation müssen selbstverständlich angebracht sein, ebenso wie das Außenklima oder Ihre Erinnerungen. Hat sich kein Fehler in Ihre Berechnung eingeschlichen, dann muss die Antwort Sie zufriedenstellen. Ergebnisse an die Redaktion weitergeben. Ja, auch wenn das eine perfekte Beschreibung zu einer Anweisung von einer Konstruktion von Situationen ist, würde ich halt sagen, dass die Situationisten noch dann über diese literistische Spielerei nochmal hinausgegangen sind. Dass es ein bisschen was anderes geworden ist. Was das für eine Konstruktion von Situationen und die Mitglieder der SI bedeutet, das macht der Robert Ort in dem Phantom Avantgarde nochmal deutlich. Er versucht das da so ein bisschen zu beschreiben. Hier ist jetzt unten ein bisschen Text weg. Na gut, ich lese es mal vor. Es ist nicht schwer, sich einen solchen Abend vorzustellen. Ein Fest mit einigen Überraschungen, ein ausgefallenes Essen, eine umsichtig arrangierte Zusammenkunft in einer lebendigen Stadt, vielleicht sogar auf dem Lande, vorbereitet mit Aufmerksamkeit für die Umgebung und die Neigungen der Menschen. Man kennt diesen Sinn für Begegnungen bei den Surrealisten oder bei guten Freunden, die einfallsreich genug sind und sich einen kindlichen Ernst für das Spiel oder die Riten einer Jugendbande erhalten haben. Eine Förderung dieses Verhaltens, was unter den Menschen nicht unwichtig ist, aber im größten gesellschaftlichen Rahmen doch unsichtbar bleibt, bieten sich viele Anknüpfungspunkte. Alle Techniken, die wir schon vorgestellt hatten, die Rief, Détournement etc., werden von Debord in dem Rapport, also er hat dieses Buch geschrieben, Rapport zur Konstruktion von Situationen, in dem Rapport also erneut erklärt und in den programmatischen Rahmen der Situation eingeführt. Das Arrangement wäre insgesamt ein Programm gewesen, mit dem man in der Praxis sicherlich eine Menge interessante Menschen kennengelernt hätte. Zumal man nur von denen wahrgenommen wird, die die Sprache der Situation auch im Alltag verstehen. Andere wären vorübergegangen, ohne zu merken, dass sie für eine kurze Zeit im Raum einer anderen Lebensweise waren. Weiter. Es ist aber ein Programm, dessen Schwierigkeiten dort beginnen, wo wir die Vorführungskunst eines freundschaftlichen Kreises verlassen und genau auf dessen Grenze lernen wir Debords Spiel erst kennen. Menschen, die einander nicht kennen oder ein gegensätzliches Temperament haben, einer kritischen und gespannten Begegnung bewusst auszusetzen, ist zwar im Allgemeinen unüblich und vielen Zeitgenossen zu unangenehm, gehört jedoch durchaus noch in den Rahmen freundschaftlicher Entwürfe. Debord will mehr. In den Begründungen der Ausschlusspraxis, also halt in der Praxis, wie halt Mitglieder der SI ausgeschlossen wurden, wird die Freundschaft zwar als ein Moment des organisatorischen Zusammenhangs respektvoll genannt, ihre Schwankungen werden aber ebenso bestimmt als hinderlich zurückgewiesen. Anders kann sich ein innerer Druck auf die Mitglieder der SI nicht konstruieren, anders kann die Situation nicht aus dem Rahmen der Freundschaft herausgenommen und zu einem kulturrevolutionären Programmpunkt umformuliert werden. Also man sieht da auch, in was für einem Spannungsverhältnis sie sich halt gefunden haben. Auf der einen Seite halt irgendwie soziale Kontakte miteinander zu haben, auf der anderen Seite gab es dann doch auch irgendwann bei den Situationisten halt so ein Ding für die Sache, also für die Revolution. Und damit hat dann halt auch ein unglaublicher Druck auf den Mitgliedern gelastet. Und ja, für viele war das, glaube ich, dann auch schmerzlich, ausgeschlossen zu werden. Ja, und genau an dieser Stelle wurde ich jetzt halt vor einem Jahr, als ich den Vortrag schon mal in ähnlicher Form gehalten habe, gefragt, ob ich jetzt mal irgendwie Bilder vielleicht davon zeigen könnte, wie die eine Situation konstruiert haben oder vielleicht auch eine Situation beschreiben, die so gemacht haben. Das Raffinierte dieser Methode ist ja, dass genau das nicht funktioniert. Also ich will halt nochmal an die Situation erinnern, in der die Neo-Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Also eben, dass halt die radikalen Forderungen der Avantgarde konserviert waren, in Form von Werken im Museum hing und sich somit halt gegen die Intention richtete, halt die Kunst in Lebenspraxis aufzulösen. Und damit halt sowas nicht passiert, dass sowas passiert, weil halt die Situationisten verhindern. Und damit hatten sie halt mit der Konstruktion von Situationen genau das perfekte Mittel gefunden. Also eine Situation ist was Kurzfristiges, ist was, was nicht von Dauer ist. Es kann irgendwie nur Ahnungen davon geben, was danach kommen wird, was vielleicht eine Aufhebung der Kunst sein kann. Also, und es ist auch was, was einem nicht mit einem fertigen Werk oder so entlässt. Und deswegen ist es halt schwer, da jetzt irgendwie was davon zu zeigen. Also eine Situation ist halt kein abgeschlossenes Werk, sondern was Flüchtiges, das halt nur in dem direkten Moment geschieht. Also ich kann euch also keinen Ersatz für eine Beschreibung geben, sondern was ihr jetzt machen könntet, ist halt zu versuchen, selber eine Situation zu konstruieren. Und ich würde mich halt dafür einsetzen, dass das auch irgendwie passiert und natürlich auch mit der Intention, irgendwie den Kapitalismus zu kritisieren. Ich würde jetzt trotzdem halt nochmal so ein paar Bilder rumgeben und ich gucke nochmal, ob hier jetzt noch Bilder sind. Genau, also das ist halt eine Collage der Gruppe Spur. Das war die deutsche Gruppe, die bei der Situationistischen Internationale dabei war. Die wurde aber recht bald ausgeschlossen. Also es wurde denen so ein Nationalsituationismus vorgeworfen. Und es ist so, dass sie halt nie aufgehört haben zu malen und dass sie halt an dem Werkcharakter irgendwie festhalten wollten. Deswegen wurden die ganz schnell ausgeschlossen. Deswegen ist das auch eher ein schlechtes Beispiel. Das ist eine Postkarte von Dieter Kunzelmann, der auch Mitglied bei der SI war. Lübcke ruft Christen zur Unzucht mit Hühnern auf. So haben die dann ihre Postkarte gemacht. Und ich würde es halt auch nochmal das Buch rumgeben. Ich habe an dieser Stelle, wo halt situationistische Sachen irgendwie zu sehen sind, habe ich diese weißen Zettel reingemacht. Und ich würde halt vor allem auf die Comics hinweisen. Also hier, das war eine ganz wichtige Form, also halt vorhandene Comics zu nehmen und da halt diese Schrift wieder rauszunehmen und halt eigene Sachen wieder reinzuschreiben. Also das war so eine Form des Detournements, also der Zweckentfremdung. Daran haben sie ziemlich viel Potenzial gesehen. Und ja, das würde ich jetzt auch einfach nochmal rumgeben. Ach, ich wollte noch eine ganz gute Anekdote zum Situationismus. Ach. Und zwar sind die in Kaufhäuser gegangen, zur Weihnachtszeit, als Weihnachtsmänner verkleidet. Hast du erzählt das? Nee, erzähl ruhig. Als Weihnachtsmann verkleidet und haben an alle Kinder, die im Kaufhaus waren, Geschenke verteilt. Und dann hatten halt die ganzen Ladenbesitzer, Angestellten, Security damit zu tun, die Geschenke, die wir vom Weihnachtsmann bekommen haben, mit aus den Händen zu reißen und zu sagen, nein, das habt ihr nicht geschenkt. Genau, das ist so zum Beispiel eine Konstruktion einer Situation, also wo halt die irgendwie den Kindern klar machen müssen, diesen Unsinn, warum sie jetzt diese geschenkten Sachen halt doch nicht behalten werden, wo sie halt irgendwie mit diesen Regeln des Marktes halt konfrontiert werden. Gut, hier kommen jetzt leider keine Bilder mehr. Also, ich würde jetzt zum letzten Punkt kommen, und zwar zur Kritik einer Situationistischen Internationale. Und ich denke, das kann halt nur im Sinne der SI sein, die halt die Selbstkritik betont hat, dass ich jetzt auch noch ein paar kritische Worte zu den Situationisten verliere. Also dieses Autorenkollektiv Biene Baumeister als Vinegator, die sprechen bei der Situationistischen Revolutionstheorie von sogenannten blinden Flecken, die sie ihnen halt attestieren. Und das wären vor allem zwei Punkte. Also der eine blinde Fleck wäre, dass die Situationisten trotz ihrer Erfahrung halt mit dem Zweiten Weltkrieg halt nie über ein Wort über den Antisemitismus verloren haben. Und ich halte es eigentlich absolut wichtig, also dass wenn man halt nach dem Zweiten Weltkrieg noch über sowas wie Revolution nachdenken will, dass man dann über regressive, also rückschrittliche Kapitalismuskritik sprechen muss und halt insbesondere über den Antisemitismus, der ja auch erstmal als Ideologie betrachtet werden muss, die sich gegen Widersprüche im Kapitalismus richtet. Und Biene Baumeister, Zwini Gator, die reden da halt bei dieser Frage von so einem seitenverkehrten Klassenstandpunkt. Also sie konstatieren auf der einen Seite eine bürgerliche Einseitigkeit, die halt vom Antisemitismus reden will, aber vom Kapitalismus schweigen will. Und dann eben halt von so einer linksradikalen Einseitigkeit, also die halt vom Kapitalismus reden will, aber nicht über den Antisemitismus. Und ich hab dich verarscht, das ist hier rechts. Ja, und dahingehend hat sich ja in den letzten Jahren, denke ich, viel getan, also was Kritik des Antisemitismus betrifft, aber ich denke trotzdem, dass es halt immer noch nicht überall angekommen ist und dass da halt auch noch viel zu tun ist. Der zweite blinde Fleck der Situationistischen Internationale wäre halt, dass sie auch nie ein Wort über Geschlechterverhältnisse oder über Geschlechternormierung verloren haben. Und das würde ich auch als Katastrophe bezeichnen, weil die Situationisten da eigentlich ganz schnell hätten draufkommen müssen. Eben, weil sie halt den Alltag betrachtet werden. Und ich würde halt sagen, im Alltag entfalten halt so vorgegebene Geschlechterrollen doch ihre meiste Wirkung. Eben wo es halt geschlechterspezifische unterschiedliche Lebensentwürfe gibt oder halt so Lebensarten, und das müsste halt, wenn man den Alltag betrachtet, sofort ins Auge fallen. Und ich denke, eigentlich hätte so das Thema der Geschlechterverhältnisse zu der situationistischen Kritik gepasst, eben weil sie halt so Sphärentrennung im Kapitalismus kritisiert haben, aber halt eben nicht eine Kritik von Mann und Frau betrieben haben, also Mann und Frau, die halt nur getrennt voneinander existieren können. Und ja, auch gerade wenn man halt Produktion und Reproduktion und Aufgabenteilung halt betrachtet im Kapitalismus, dann müsste man eigentlich, dann könnte man ganz schnell eigentlich auf die Geschlechterverhältnisse kommen. Was ich außerdem auch kritikwürdig halte, ist eine Zielrichtung von manchen Parolen der Situationistischen Internationale. Also ich denke da vor allen Dingen an so Parolen aus Nanterre, also wo die halt an der Uni waren und da die Impulse für diese Revolte gegeben haben, also wo dann teilweise Parolen an der Wand standen wie die Menschheit wird nicht glücklich sein bis zu dem Tag, an dem der letzte Kapitalist an den Gedärmen des letzten Bürokraten aufgehängt ist. Und ich würde halt sagen, das ist halt dann eine Zielrichtung, die halt nicht mehr darauf zielt, irgendwie eine verkehrte Gesellschaftsordnung zu überwinden oder abzuschaffen, sondern die sich halt gegen die körperliche Existenz von konkreten Personen richtet. Ja, so, jetzt stehen wir so ein bisschen da und ich habe euch versucht, so eine kleine Einführung zu geben. Und ich denke, jetzt ist vor allem so die Frage, was könnten wir denn jetzt eigentlich damit machen, mit dieser situationistischen Revolutionstheorie? Also ich glaube, zum einen trifft halt diese Kritik, die sie formuliert haben, dass sie immer noch zutrifft und immer noch aktuell ist. Aber ich würde halt genau sagen, genauso wie halt die Situationisten irgendwie erkannt dass es zu ihrer Zeit eine wesentliche Veränderung der Gesellschaft gegeben hat, genauso hat sich halt seitdem auch was verändert, seitdem die halt von der Bühne gegangen sind. Und ich finde halt, jetzt wäre zum Beispiel eine Aufgabe, halt die situationistische Kritik zu aktualisieren. Und dabei glaube ich auch, dass sich in der Sprache was ändern muss. Also die Situationisten, die hatten ja so eine ganz leidenschaftliche Sprache und es gab da auch so halt bestimmte Stichworte, eben wie Spektakel oder sowas. Und ich denke halt, dass wir diese Sprache nicht einfach so übernehmen können. Und mich nervt das auch in manchen Publikationen, die sich halt speziell um so eine situationistische Sprache bemühen. Und ich finde, da kann man dann auch schon sagen, dass der Begriff des Spektakels selber zum Spektakel geworden ist. Also ich würde halt zum Abschluss sagen, dass es drei Aufgaben für uns geben könnte. Und das wäre halt erstens, eine aktuelle Kapitalismuskritik zu formulieren, die womöglicherweise eine Aktualisierung der situationistischen Kritik darstellt. Zweitens halt eine neue Sprache zu finden, in der man irgendwie adäquat und bissig die Zustände unserer Zeit beschreiben und damit gleichzeitig kritisieren kann. Und drittens würde ich halt als letzten Punkt sagen, dass es endlich wieder eine Freude am Experimentieren gibt und dass wir endlich wieder anfangen zu experimentieren und unsere Methoden zu hinterfragen und neue zu erforschen. Und damit wäre ich jetzt am Ende.